Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Islamische Staat ist so gut wie besiegt. Das hat US-Präsident Trump erst unlängst verkündet und will deshalb alle US-Truppen aus Syrien abziehen. Im Irak soll der IS, wenn man Politikern glauben mag, schon lange Geschichte sein. Dort feierte der damalige Regierungschef al-Abadi den Triumph schon Ende 2017. Doch was eigentlich heißt besiegt? Besiegt, weil keine militärischen Kämpfe mehr stattfinden? Und was für Spuren hat er im Land und in den Köpfen der Menschen hinterlassen? Katharina Ritz leitet die Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wie der IS von den Menschen in den verschiedenen Teilen des Landes überhaupt wahrgenommen wurde. Ich glaube, es gibt sicher ganz verschiedene Meinungen über die Besetzung oder die Kontrolle vom IS. Am Schluss, ich würde sagen, als ich da kam, 2015, 16, die Leute, die Zivilisten, die raus wollen mit ihren Kindern, die waren doch schon sehr froh, weil die haben eigentlich ein ähnliches Ziel wie wir auch. Die wollen, dass ihre Kinder in die Schule gehen. Die wollen bis zu einem gewissen Grad ein normales Leben haben. Und ich glaube schon, dass man eine große Erleichterung vorgefunden hat, wenn die Leute gesund rauskamen. Natürlich haben viele Angehörige verloren und das ist eine Belastung. Also viele haben sofort angefangen zu suchen, nach ihren Kindern zu suchen. Mosul war zum Beispiel ziemlich schwierig am Schluss, weil viele mussten einen Teil der Familie zurücklassen, weil das Risiko zum Flüchten war so groß, dass sie entschieden haben, einen Teil ihrer Familie zurückzulassen, auch dass ein Teil der Familie überleben kann. Das sind wahnsinnige Entscheidungen, die man da treffen muss. Auch oft gingen sie von Haus zu Haus, dass sie irgendwo da rauskamen und dann nicht erwischt werden beim Flüchten. Entscheidungen, die Sie teilweise begleitet haben? Das sind Entscheidungen, die wir nachher zum Teil begleitet haben. Ich glaube, es war sehr schwierig. Es war auch sehr schwierig für mich, diese Leute so anzutreffen, weil man hat ein Bild über den Islamischen Staat, der natürlich als terroristische Gruppe, wie man das so sagt, ein klares Bild in unserem Gedanken ist. Und wenn man dann mit den Leuten, wenn man die Realität sieht, sieht man natürlich auch normale Leute. Man sieht alte Leute, man sieht kleine Kinder, man sieht verstörte Kinder und man hört, was die durchlebt haben, was die erlebt haben. Das sind ganz schreckliche Erlebnisse, die wir unseren Kindern sicher nicht wünschen. Nun gilt der IS im Irak, ich habe es eben gesagt, als besiegt. Ist er das? Die großen Militäroperationen, die sind zu Ende. Der irakische Staat hat die Kontrolle über ihr Gebiet zurückerobert mit der Hilfe von der Koalition. Es hat einfach keine territoriale Kontrolle mehr. Aber es hat nach wie vor Angriffe auf Sicherheitskonvois, auf Checkpoints und natürlich auch auf diesen drei Mukhtars, das sind die Stammeseltern, die natürlich zum Teil auch mitgeholfen haben, vielleicht Informationen zu geben der Armee oder der Polizei. Und dadurch gibt es viele Angriffe auf solche Persönlichkeiten. Da sieht man, dass der IS im Ganzen nicht besiegt ist. Er entsteht nach wie vor und musste sich einfach anpassen, ist sicher geschwächt. Welche Spuren hat er hinterlassen? Die mentalen Spuren. Die Traumatisierung der Bevölkerung und nicht nur der Bevölkerung, die direkt unter dem IS gelebt haben, natürlich auch die ganzen Familien, die haben ihre Söhne oder ihre Ehemänner verloren im Krieg gegen den IS. Und man darf auch nicht vergessen, am Anfang vom Krieg hat es auch viele Exekutionen gegeben gegen schiitische Armeeangehörige. Man hatte auch das Spiker Camp Massaker im Kopf. Und ich glaube, das hat ein Riesentrauma hinterlassen bei der ganzen Bevölkerung, und zwar vom Norden bis zum Süden. Das sieht man natürlich sehr stark. Dann gibt es die Infrastrukturenzerstörung. Halb Mosul ist zerstört. Ramadi, Fallujah zum Teil. Der Wiederaufbau ist ersichtlicher, aber die Zerstörung einfach von der ganzen Infrastruktur und von den Servicen. Schließt sich natürlich die Frage nach der Wirtschaft an. Wie geht es dem landwirtschaftlich, beziehungsweise wovon leben die Menschen heute? Irak ist ein Land, das Öl hat. Es ist auch ein Land, das sehr viele, ich glaube 70% bin ich mir ganz sicher, wie viele arbeiten für den Staat. Das heißt auch, dass viele doch noch einen Lohn oder eine Pension kriegen, die vielleicht nicht riesig ist, aber zum Teil eine Unterstützung vom Staat erhalten, falls sie einmal ein Staatsangestellter waren und nicht dem IS angehörten. In gewissen Regionen ist es schwierig. Die Leute kämpfen nicht nur mit der Zerstörung, oder sie haben auch zum Teil die ganzen klimatischen Veränderungen, die ganze Degradation von der Infrastruktur, die macht vielen Leuten auch zu schaffen. Farmer gehen in die Städte, weil sie ihre Felder nicht mehr bestellen können, vielleicht weil das Wasser knapp ist. Es können ja nicht alle Taxidriver und Kiosk leiten. Da gibt es doch sehr viele, die gehen von den Camps zu ihnen nach Hause und dann wieder zurück in die Camps, weil sie sich nicht leisten können, ihre Familie zu unterstützen. Sie mit Ihrem Team vom Internationalen Roten Kreuz helfen unter anderem zum Beispiel bei der Aufbereitung von Trinkwasser. Sie helfen in Zentren für körperliche Rehabilitation. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist diese Hilfe auch heute noch, 1,5 Jahre nachdem man sagt, der IS ist besiegt? Die Hilfe ist nach wie vor sehr wichtig, weil wenn ein Konflikt zu Ende geht, die Konsequenzen eines Krieges, die sind sehr langjährig. Und das Problem vom Irak, das natürlich eine große Stigmatisierung auch hat von diesen Gemeinden, die zum Teil halt angesehen werden, die haben vielleicht Verwandte, die beim IS kämpften, oder das wurde so empfunden, dass sie Anhänger vom IS sind. Die sind zum Teil auch stigmatisiert und natürlich marginalisiert. Und ich glaube schon, dass dieses Problem, dass man diesen sozialen Zusammenhang und die Koexistenz wieder hinbringt, das braucht sehr viele Jahre. Und in dieser Zeit und heute 1,5 Jahre nach so einem Krieg ist nicht viel. Hm. Ich glaube, die Wunden sind sehr frisch und die Leute brauchen sehr viel Zeit, dies zu verarbeiten und dann auch zusammen für eine Zukunft zusammenzuarbeiten. Und es gibt immer noch Millionen Menschen im eigenen Land, die nach wie vor vertrieben sind, eben nicht in ihrer Heimat sind. Kann man den ruhigen Gewissens sagen, ja, kommt nach Hause, geht nach Hause zurück? Es gibt verschiedene Kategorien von Binnenvertriebenen. Es gibt die, die nicht zurückkommen, weil sie kein Zuhause mehr haben. Es gibt die, die Angst haben, zurückzugehen. Aber der Staat sagt, sie können nach Hause gehen, aber sie vertrauen der Sicherheitslage nicht. Und da gibt es natürlich die Bevölkerungsgruppe, die vielleicht auch das Dorf nicht mehr zurückhaben will. Oder dass die Sicherheits-, die Armee und die Polizei, dass sie nicht nach Hause lassen gehen wollen, weil sie sagen, okay, wir wollen sie noch kontrollieren. Und diese verschiedenen Kategorien, das sind Leute, da kann man nicht einfach sagen, geht nach Hause oder geht nicht nach Hause. Da muss man wirklich auch schauen individuell, was ist das Problem und wie kann man Lösungen finden. Es gibt sicher Lösungen, die nicht nur für alle gültig sind, das kommt auch darauf an, aber es ist sehr wichtig, dass man Lösungen und dass man sie begleitet, weil da gibt es ganze Generationen von Kindern zum Teil, dass die in die Schule können, dass die ein normales Leben haben, sonst wird es natürlich schwierig für die Zukunft. Sagt Katharina Ritz, die Leiterin der Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz im Irak. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.